Ein Wanderzirkus ging pleite in der kleinen schwäbischen Stadt, wo der Richter unserer Leute aus Butlangen verurteilt hat. Die ließen zurück einen Affen im Käfig dem Magistrat. Der ließ ihn im Stadtpark begaffen und da lebt er auf Kosten vom Staat. Dieser Gorilla. Meist stand er gereckt zwischen seinen Gestängen finster und groß. Ganz affengeil sagten die Kleinen, die Großen lächelten bloß, weil sie sahen, sein Ding war kleiner, wie aus Pornofilmen bekannt. Und so achtete eigentlich keiner auf das Schild, das am Käfig stand. Vorsicht, Gorilla! Dann ist es einer gewesen, womöglich ein Friedensfreund. Oder er konnte nicht lesen, oder ein Penner, der nachts herumstreunt. Vielleicht war auch einer besoffen, gab dem Riegel einen Stoß. Der Käfig stand jedenfalls offen, also der Affe war los. Vorsicht, Gorilla! Gorillas sind Menschenaffen. Vor allem gerade auch der war so wie ein Mensch beschaffen und liebte die Menschen sehr. Besonders im Frühjahr geriet er in Liebe zu ihnen und dann begierte er immer wieder nach solchen mit Racken an. Vorsicht, Gorilla! Nun höre ich ein paar schreien, das ist eine Perversion. Ein Affe soll Affen freien, aber bitte, was heißt das schon? Der hatte sein nächstes Erlebnis mit der Witwe von seinem Dompteur. Allerdings ohne Ergebnis und so war's auch kein Malheur für den Gorilla. Er zockelte aus dem Gehege, aufrecht mit wackelndem Gang und suchte, ob er am Wege nicht so ein Menschenweib fand. In der Fußgängerzone da liefen nur wenige vor ihm weg. Die meisten lachten und riefen, mal wieder ein Werbegag, dieser Gorilla. Ob er die grellbunten Kleider nicht mochte, das wissen wir nicht. Er zockelte jedenfalls weiter und kam so bis vors Gericht. Da schritt wie immer ganz munter in flatterndem Talar unser Richter die Treppe hinunter und das fand ganz wunderbar unser Gorilla. Er stieg die paar Stufen zum Richter, packt liebevoll dessen Talar und der begriff wieder mal nicht der die wirkliche Gefahr. Sagte, was sie da tun, ist sträflich, eine unerlaubte Handlung, im rechtlichen Sinne verwerflich, und zwar eine Nötigung, böser Gorilla. Der Gorilla grunzte und holte, den Richter zerriss den Talar und tat, was er tun wollte. Und als es dann soweit war, da schrie der ziemlich verwirrte Richter so wie der GI, als die Pershing 2 in Heilbronn explodierte. Mama! Mama! Und da war es vorbei. Vorsicht, Gorilla!